Alten. Meine Angst, Hitler zu sehen, war verflogen. Ich sollte ihm schon bald mehrmals täglich begegnen. Zunächst aber hatte ich während seiner über zweimonatigen Abwesenheit im Frühsommer 1940 Zeit, um mich in Ruhe einzuarbeiten. Einer meiner ersten Wege führte mich zu Hitlers persönlichem Schneider in die Tauentzienstraße. Bei diesem sollte ich mir eine neue Uniform maßschneidern lassen, vom Aussehen her nicht viel anders als die alte, aber aus edlerem Stoff. Auch die von Hitler ungeliebten Soldatenstiefel tauschte ich gegen ein teppichtaugliches Modell aus einem feinen Geschäft an der Friedrichstraße. Nach und nach entwickelten sich die ersten Gespräche mit Hitlers Dienern und Adjutanten. Die Alten, das waren diejenigen, die schon vor Hitlers Machtergreifung in der sogenannten Kampfzeit in seinen Diensten gestanden oder zu seinem Umfeld gehört hatten, machten es mir leicht, mich zurechtzufinden. Adi Dirr, Hitlers langjähriger Gefährte, weihte mich in Interne ein, so etwa in die inflationäre Verwendung des Wortes Wolf. Ich erfuhr, dass die Namensgebung der Führerquartiere Wolfsschanze, Wolfsschlucht, Werwolf, es gab wenig, wo der Wolf nicht irgendwie auftauchte, auf frühere Wahlkampfreisen zurückging. Entweder warben die Hotels, in denen Hitler Quartier bezogen hatte, mit seiner Anwesenheit, und es kam zu Volksaufläufen vor diesen Etablissements, oder aber es hieß gleich bei der Reservierung, für Herrn Hitler sei leider kein Zimmer frei. Ob ein Gasthaus also den Nazis wohlgesonnen war oder nicht, es empfahl sich in jedem Fall, Hotelreservierungen auf einen anderen Namen vornehmen zu lassen. Fortan gab Hitler Anweisung, alle Zimmer auf den Namen Wolf zu reservieren. Einige wiederum nahmen an, das habe etwas mit Johanna Wolf, eine Sekretärin von ihm, zu tun, aber der Name war schon vor deren Eintritt in Hitlers Dienste verwendet worden. Es war wohl auch so, dass Hitlers Vorname irgendeine Beziehung zum Wort Wolf aufwies. Doch wie auch immer, Hitler gefiel sich jedenfalls als Wolf. Seine Schwester Paula musste sich auf Anweisung ihres Bruders ebenfalls mit dem Nachnamen Wolf tarnen. Die Alten im Begleitkommando, Parteimitglieder der ersten Stunde, freuten sich, dass sie ihre Erlebnisse von den Anfängen der Bewegung einem neuen, interessierten Zuhörer erzählen konnten. Sie zeichneten sich durch eine niedrige Parteinummer und einen fast durchweg niedrigen militärischen Dienstgrad aus. Das hieß also, große Nummern in der Partei, militärische Nullen, Schmalspursoldaten, mit einer Ausnahme, Max Ammann. Er hatte mit Hitler im Ersten Weltkrieg gekämpft. Ammann war beim Putsch 1923 mit dabei gewesen und hatte mit Hitler in Festungshaft gesessen. Gleich bei unserem ersten Zusammentreffen erzählte er von den alten Zeiten, mit großem Vergnügen etwa davon, wie er mit Hitler an einen Baum gepinkelt hatte. Es lag vor allem an den Alten, dass es in der Reichskanzlei alles andere als soldatisch zuging, eher wie in einer Behörde. Innerhalb des Gebäudes grüßte man nie mit ausgestrecktem Arm, wenn man einem Vorgesetzten über den Weg lief. Nur Hitler gegenüber waren bestimmte Anrederituale einzuhalten. Wir Jüngeren sprachen ihn mit »Mein Führer« an, die Alten sagten »Chef« zu ihm oder auch bloß »Herr Hitler«. Untereinander war er allerdings für uns alle nur der Chef. Niemand verwendete dann das Wort Führer. Im Freien, wenn man die Wagentür öffnete, war der Hitlergruß Pflicht. Hitler war beim Aussteigen immer eine helfende Hand zu reichen, er hat sie aber nie genommen. Zurückgegrüßt, wenn man sich morgens begegnete, hat er selbstverständlich nie. Er deutete auch kein Nicken an oder Ähnliches. Man hatte mir aber gesagt, ich solle nicht denken, dass er mich etwa gar nicht wahrnehmen würde. Ihm sei jederzeit jeder Einzelne, der in der Reichskanzlei arbeite, mit Gesicht und Namen bekannt. Sein erstklassiges Gedächtnis sei berühmt. Namen vergesse er nie. Ich sollte später feststellen, dass das stimmte. Im engeren Mitarbeiterkreis um Hitler wurde ich schnell akzeptiert. Wir waren bald ein eingeschworener Zirkel. Neben Dirr und Ammann gehörten ferner Otto Hansen, Helmut Beermann, Karl Weichelt, Hermann Bornhold, Paul Holz, sowie die Kameraden Schlotmann und Röss, an deren Vornamen ich mich nicht erinnere, dazu. Otto Hansen war ein väterlicher Typ, einer von den Alten. Er war stellvertretender Kommandochef auf dem Berghof. Ich verstand mich gut mit ihm. Wir Jungen haben die Alten immer gesiezt, während man untereinander, zumindest bei gleichem Dienstgrad, schnell per Du war. Hermann Bornhold gehörte ebenfalls schon sehr lange zur persönlichen Begleitung Hitlers. Genau wie er waren auch Schlotmann und Rüss recht stramme Nazis. Schlotmann war ein sehr ruhiger, sachlicher Typ. Rüss ein echt netter Kerl, der sich von mir gern mit Äpfeln meiner Tante Sophia versorgen ließ. Helmut Beermann, unser oberster Post- und Kurierdienstmann, hieß bei uns nur der Versorger. Er kam an alles ran. Karl Tenazek, der nach mir ins Begleitkommando kam, war Einzelgänger wie ich. Es brauchte zwischen uns nicht vieler Worte. Wir verstanden uns auf Anhieb. Und Karl Weichelt gehörte weder zu den Alten noch zu uns Jungen. Er war der Einzige, der altersmäßig zwischen den beiden Gruppen stand und einer der wenigen, der unter all den Schmalspursoldaten der goldenen Parteiabzeicheninhaber soldatisch etwas vorweisen konnte. Mit meiner Tätigkeit in der Reichskanzlei wurde mein Sold angehoben. Ich erhielt nun 50 Reichsmark mehr, den sogenannten Führerzuschlag. Insgesamt waren es 337 Reichsmark. Die Reichskanzlei übernahm außerdem die Wohnungsmiete und Telefonkosten. Weiterhin gehörte eine Netzkarte der Reichsbahn zu den neuen finanziellen Annehmlichkeiten. Für die Gehälter im Begleitkommando waren sowohl die Reichskanzlei als auch das Innenministerium zuständig. Wir nahmen eine Zwitterstellung zwischen zivilem und militärischem Dienst ein.